Es klaget, klaget Gott voll Schmerz. Sie habe nicht gewollt, die er geschaffen, die er liebt. Sie haben ihn verachtet, verachtet sein Gebot, bis nun die Sünde bis zum Himmel schreit. So tritt hervor, du ewiger, gewaltiger Gott, und zeige, wer du bist. Den Gottlosen bist du ein Richter, den Reumütigen ein Erbarmer und Vergelter. Die Zeit ist nahe. Siehe, die sieben Engel vor Gott, ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Es werde geschlagen, der dritte Teil der Sonne, des Mondes, der Sterne. Ihr dritter Teil werde verfinstert. Lass die vier Engel los, die auf diese Stunde gerüstet sind. 200 Millionen Reiter, ein Drittel der Menschheit zu töten. Des Kommen geweissagt, er erscheint, er kommt herab vom Himmel. Hingerückt zu ihm in den Wolken des Himmels werden die, die ihn geliebt.